Erster Gott erschien Abraham bei Mamre. Abraham saß am Zelteingang. Es war sehr heiß. Zweiter Abraham sah drei Männer. Sie standen vor ihm. Er lief zu ihnen. Er verbeugte sich tief. Dritter, er sagte, Herr, bitte bleib hier. Sei gut zu mir. Vierter, ich bringe Wasser. Ihr könnt eure Füße waschen. Dann ruht euch unter dem Baum aus. Fünfter, ich bringe euch Essen. Dann könnt ihr weitergehen. Ihr seid ja hier. Die Männer sagten, ja, mach das. Sechster Abraham ging schnell zu Sarah ins Zelt. Er sagte, nimm viel Mehl. Mach Teig und backe Brot. Siebter Abraham ging zu den Tieren. Er nahm ein gutes, junges Kalb. Er gab es seinem Diener. Der Diener machte das Essen schnell fertig. Achter Abraham brachte Milch und Joghurt. Er brachte auch das Kalb. Er stellte alles vor die Männer. Abraham stand bei ihnen unter dem Baum, während sie aßen. Neunter, die Männer fragten, wo ist deine Frau Sarah? Abraham antwortete, sie ist im Zelt. Zehnter, einer der Männer sagte, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah hörte das. Sie war im Zelt, hinter dem Mann. Elfter, Abraham und Sarah waren sehr alt. Sarah konnte keine Kinder mehr bekommen. Zwölfte, Sarah lachte leise. Sie dachte, ich bin alt. Kann ich noch ein Kind bekommen? Mein Mann ist auch alt. Dreizehnter, Gott fragte Abraham, warum lacht Sarah? Warum denkt sie, kann ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich alt bin? Vierzehnter, ist etwas zu schwer für Gott? Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Fünfzehnte, Sarah sagte, ich habe nicht gelacht. Sie hatte Angst. Aber der Mann sagte, doch, du hast gelacht. Sechzehnter, die Männer standen auf und gingen. Sie sahen hinunter auf die Stadt Sodom. Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Siebzehnter, Gott sagte, soll ich Abraham nicht sagen, was ich bald tun werde? Achtzehnter, aus Abraham wird ein großes Volk kommen. Alle Menschen auf der Erde werden durch ihn Gutes bekommen. Neunzehnter, ich habe Abraham ausgewählt. Er soll seinen Kindern und seiner Familie sagen, folgt Gott. Seid gut und gerecht. Dann wird Gott Abraham geben, was er versprochen hat. Zwanzigster, Gott sagte, die Klagen über Sodom und Gomorra sind groß. Ihre Sünden sind sehr schlimm. 21. Ich will dorthin gehen und sehen. Sind sie wirklich so schlimm, wie man sagt? Ich will es wissen. 22. Die Männer gingen weg. Sie gingen nach Sodom. Abraham blieb bei Gott stehen. 23. Abraham kam näher und fragte, willst du die Guten mit den Bösen töten? 24. Vielleicht gibt es 50 gute Menschen in der Stadt. Willst du sie auch töten? Solltest du die Stadt nicht retten wegen der 50 Guten? 25. Das darfst du nicht tun. Du darfst nicht Gute und Böse zusammen töten. Die Guten sollen nicht sterben wie die Bösen. Der Richter der ganzen Welt muss gerecht sein, oder? 26. Gott sagte, wenn ich in Sodom 50 gute Menschen finde, dann rette ich die ganze Stadt wegen ihnen. 27. Abraham sagte wieder, Herr, ich wage es, mit dir zu reden. Ich bin nur Staub. 28. Vielleicht sind es nur 45 gute Menschen. Willst du die Stadt dann zerstören? Gott sagte, ich zerstöre sie nicht, wenn ich 45 finde. 29. Abraham fragte wieder, vielleicht sind es nur 40. Gott antwortete, ich zerstöre sie nicht wegen der 40. 30. Abraham sagte, Herr, sei nicht böse, dass ich noch mehr frage. Vielleicht sind es nur 30. Gott antwortete, ich zerstöre sie nicht, wenn ich 30 finde. 31. Abraham sagte, Herr, ich wage es, mit dir zu reden. Vielleicht sind es nur 20. Gott antwortete, ich zerstöre sie nicht wegen der 20. 32. Abraham sagte, Herr, sei nicht böse, wenn ich noch einmal frage. Vielleicht sind es nur 10. Gott antwortete, ich zerstöre sie nicht wegen der 10. 33. Gott ging weg, nachdem er mit Abraham gesprochen hatte. Abraham ging zurück nach Hause.